In der Tat war der alte Bovary zwei Tage zuvor ganz plötzlich beim Aufstehen vom Tisch an einem Schlaganfall gestorben. Und aus übergroßer Rücksicht auf Emmas Empfindlichkeit hatte Charles Monsieur Homais gebeten, ihr die schlimme Nachricht schonend beizubringen. Er hatte seinen Satz wohl bedacht, er hatte ihn geschliffen, poliert, rhythmisiert, ein Meisterwerk an Vorsicht und an Überleitungen, an delikaten Wendungen und Zartgefühl. Der Zorn jedoch hatte alle Rhetorik besiegt. Emma gab es auf, Näheres zu erfahren, denn Monsieur Homais hatte schon wieder losgelegt mit seinem Geschimpfe. Er beruhigte sich jedoch und brummte jetzt in gönnerhaftem Ton, während er mit seiner griechischen Mütze Luft fächelte: »Nicht, dass ich dieses Werk in Bausch und Bogen verurteile. Der Verfasser war Arzt. Es sind darin manch wissenschaftliche Dinge enthalten, die ein Mann kennen sollte und fast möchte ich sagen, die ein Mann kennen muss. Aber später, viel später, warte zumindest, bis du selber ein Mann bist und deine Veranlagung sich herausgebildet hat.« Auf Emmas Klopfen lief Charles, der sie erwartete, mit ausgebreiteten Armen herbei und sagte, Tränen in der Stimme, »Ach, meine liebe Freundin!« Und er beugte sich ein wenig, um sie zu küssen. Doch als seine Lippen sie berührten, kam ihr die Erinnerung an den anderen und schaudernd fuhr sie sich mit der Hand übers Gesicht. Dennoch antwortete sie, »Ja, ich weiß, ich weiß.« Er zeigte ihr den Brief, in dem seine Mutter von dem Geschehenes berichtete, ohne jede gefühlsselige Heuchelei. Sie bedauerte nur, dass ihr Gatte den Beistand der Religion nicht empfangen hatte, denn er war in Doudeville gestorben, auf der Straße vor einem Kaffeehaus, nach einem patriotischen Mahl mit ehemaligen Offizieren. Emma gab den Brief zurück. Beim Abendessen mimte sie dann aus Anstand eine gewisse Appetitlosigkeit. Da er sie jedoch mehrmals ermunterte, langte sie herzhaft zu, während Charles ihr starr gegenüber saß in gedrückter Haltung. Hin und wieder hob er den Kopf und schaute zu ihr mit einem langen, gequälten Blick. Einmal seufzte er, »Ich hätte ihn gern noch einmal gesehen.« Sie schwieg. Endlich wurde ihr klar, dass sie reden musste. »Wie alt war dein Vater?« 58. »Aha.« Das war alles. Eine Viertelstunde später fügte er hinzu, »Meine arme Mutter, was soll jetzt aus ihr werden?« Sie antwortete mit einem Achselzucken. Da er sie so wortkarg sah, glaubte Charles, sie wäre betrübt und er zwang sich, nichts zu sagen, um dieses Leid, das ihn rührte, nicht zu verschlimmern. Doch sein eigenes Leid abschüttelnd, »Hast du dich gestern gut amüsiert?« fragte er. »Ja.« Als der Tisch abgeräumt war, stand Bovary nicht auf, Emma ebenso wenig. Und während sie ihm ins Gesicht schaute, verscheuchte die Monotonie dieses Schauspiels langsam alles Mitgefühl aus ihrem Herzen. Er kam ihr mickrig vor, schwach, eine Null, kurzum ein armseliger Mann in jeder Hinsicht. Wie konnte sie ihn loswerden? So ein langer Abend. Etwas Vernebelndes wie Opiumdunst machte sie benommen. Sie hörten im Vorraum das harte Klopfen eines Stocks auf den Dielen. Es war Hippolyte, der Madames Gepäck brachte. Um es abzustellen, musste er mit seinem Stumpf mühsam einen Viertelkreis beschreiben. »Er denkt nicht mal mehr daran«, sagte sie sich und betrachtete den armen Teufel, aus dessen dichtem roten Haar Schweiß tropfte. Bovary suchte in seinem Geldbeutel nach einem Patin, und ohne dass er zu begreifen schien, welche Demütigung für ihn die bloße Gegenwart dieses Menschen bedeutete, der dastand wie die personifizierte Anklage seiner unverbesserlichen Unfähigkeit. »Oh, hast du einen hübschen Strauß«, sagte er, als ihm auf dem Kamin die Veilchen von Léon ins Auge sprangen. »Ja«, erwiderte sie gleichmütig, »den Strauß habe ich heute Nachmittag gekauft, bei einer Bettlerin.« Charles nahm die Veilchen und seine tränenroten Augen erquickend, atmete er behutsam ihren Duft, rasch griff sie nach ihnen und stellte sie in ein Glas Wasser. Am nächsten Morgen kam die alte Madame Bovary. Sie und ihr Sohn weinten viel. Emma gab vor, Anweisungen erteilen zu müssen und verschwand. Tags darauf musste gemeinsam für Trauerkleidung gesorgt werden. Man setzte sich mit den Nähkästchen ans Flussufer unter die Laube. Charles dachte an seinen Vater, und er wunderte sich, so viel Zuneigung für diesen Mann zu hegen, den er bisher nur sehr maßvoll zu lieben glaubte. Die alte Madame Bovary dachte an ihren Gatten. Die schlimmsten Tage von ehedem erschienen ihr nun als etwas Beneidenswertes. Alles wurde ausgelöscht von der instinktiven Sehnsucht nach Altgewohntem. Und von Zeit zu Zeit, während ihre Nadel eifrig zustach, rollte ihr eine dicke Träne über die Nase und blieb für einen Augenblick hängen. Emma dachte, dass sie vor nicht einmal 48 Stunden beisammen waren, fern von der Welt, ganz berauscht und sich nicht satt sehen konnten aneinander. Sie versuchte, die kleinste Einzelheit dieses verflogenen Tages festzuhalten. Aber die Gegenwart von Schwiegermutter und Ehemann störte. Am liebsten hätte sie nichts gehört, nichts gesehen, um andächtig ihrer Liebe nachzuhängen, die, was sie auch tat, allmählich verloren ging unter den äußeren Eindrücken. Sie trennte aus einem Kleid das Futter heraus und die Stofffetzen lagen verstreut. Mutter Bovary ließ, ohne aufzuschauen, emsig ihre Schere klappern, und Charles mit seinen geflochtenen Pantoffeln und dem alten braunen Gehrock, der ihm als Hausmantel diente, hatte alle zwei Hände in den Taschen vergraben und sagte auch kein Wort. Neben ihnen schrappte Bert im weißen Schürzchen mit ihrer Schaufel über den Sand der Gartenwege. Plötzlich sahen sie Monsieur Lheureux, den Tuchhändler, durchs Gatter kommen. Er wollte seine Dienste offerieren in Anbetracht des Schicksalsschlags. Emma erwiderte, sie glaube, darauf verzichten zu können. Der Händler gab sich aber nicht geschlagen. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung«, sagte er, »ich hätte mit Ihnen unter vier Augen zu sprechen.« Dann leise, »es geht um diese Angelegenheit, Sie wissen schon.« Charles wurde puterrot bis über die Ohren. »Ach ja, in der Tat.« Und in seiner Verlegenheit sich an seine Frau wendend, »könntest du nicht, mein Schatz...« Emma schien zu verstehen, denn sie erhob sich, und Charles sagte zu seiner Mutter, »Nichts Wichtiges, sicher irgendeine häusliche Lepperei.« Er wollte auf keinen Fall, dass sie von der Wechselgeschichte erfuhr, denn er fürchtete ihren Tadel. Sobald sie allein waren, beglückwünschte Monsieur Lheureux in recht deutlichen Worten Emma zu der Erbschaft. Dann plauderte er von Nebensächlichkeiten, den Spalierbäumen der Ernte und seiner Gesundheit, die sei immer so lala, mehr schlecht als recht. Er schufte ja auch wie ein Berserker, doch leisten, was die Leute auch sagen mochten, könne er sich nicht mal die Butter aufs Brot. Emma ließ ihn reden. Sie langweilte sich so ungeheuer seit zwei Tagen. »Und Sie sind wieder ganz hergestellt?« fuhr er fort. »Meiner Seel, in was für Zuständen habe ich Ihren armen Mann nicht gesehen. Er ist ein rechtschaffener Bursche, auch wenn es zwischen uns Differenzen gab.« Sie fragte, welche, denn Charles hatte ihr den Streit um die gelieferten Sachen verheimlicht. »Das wissen Sie doch«, sagte Lheureux. »Es ging um Ihre kleinen Launen, die Reisekisten.« Er hatte den Hut in die Stirn gezogen und die beiden Hände hinter dem Rücken lächelnd und pfeifend, blickte er ihr auf unerträgliche Weise ins Gesicht. Ahnte er was? Sie verlor sich in allerlei Befürchtungen. Schließlich redete er weiter. »Wir haben uns wieder versöhnt und ich wollte ihm eine neue Übereinkunft vorschlagen.« Der Wechsel, den Bovary unterschrieben hatte, sollte prolongiert werden. Monsieur könne übrigens ganz nach Belieben verfahren, er brauchte sich keine Sorgen zu machen, zumal jetzt, wo ein Haufen Ärger auf ihn zukam. Und er täte sogar besser daran, die Sache jemand anders zu übertragen, Ihnen zum Beispiel, durch eine Vollmacht, das wäre praktisch, und dann könnten wir miteinander kleine Geschäfte machen. Sie begriff nichts, er schwieg. Dann wechselte Lheureux zu seinem Metier und erklärte, Madame könne nicht umhin, ihm etwas abzukaufen. Er würde ihr schwarzen Baret schicken, 12 Meter für ein Kleid. Das, was Sie anhaben, ist gut für zu Hause. Sie brauchen ein anderes für Besuche. Ich habe es vorhin gleich gesehen, auf den ersten Blick. Ich habe Augen wie ein Amerikaner. Er schickte den Stoff nicht, er brachte ihn. Dann kam er wieder zum Maßnehmen. Er kam wieder unter anderen Vorwänden und versuchte jedes Mal, sich gefällig zu erweisen, hilfsbereit zu katzbuckeln, wie Homais gesagt hätte, und stets flüsterte er in Emmas Ohr ein paar Ratschläge bezüglich der Vollmacht. Er verlor kein Wort über den Wechsel. Sie dachte nicht daran. Charles hatte in der ersten Zeit ihrer Genesung wohl etwas erzählt, aber so viele Aufregungen waren durch ihren Kopf geschwirrt, dass sie sich nicht mehr erinnerte. Außerdem sprach sie möglichst nie über Geldangelegenheiten. Mutter Bovary wunderte sich und führte diesen Sinneswandel auf das religiöse Empfinden zurück, das sie während ihrer Krankheit befallen hatte. Doch kaum war sie abgereist, überraschte Emma ohne Aufschub Bovary durch ihren praktischen Hausverstand. Man müsse nun Erkundigungen einziehen, die Hypotheken prüfen, feststellen, ob eine Lizitation durchgeführt werde oder eine Liquidation. Sie nannte Fachausdrücke, aufs Geratewohl sprach die großen Worte Ordnung, Zukunft, Vorsorge und übertrieb in einem Fort die Ungelegenheiten mit der Erbschaft. Und eines Tages zeigte sie ihm den Entwurf einer Generalvollmacht, die ihr ermögliche, seine Geschäfte zu führen und zu verwalten, Darlehen aufzunehmen, Wechsel zu unterschreiben und zu indossieren, Zahlungen zu tätigen und so weiter. Lheureux' Lektionen fielen auf fruchtbaren Boden. Charles fragte naiv, woher dieses Papier stamme. »Von Monsieur Guillaumin«, und mit größter Kaltblütigkeit fügte sie hinzu, »ich traue der Sache nicht ganz. Notare haben einen so schlechten Ruf. Vielleicht sollte man sich noch mal beraten lassen. Wir kennen bloß, ach, niemanden.« »Es sei denn Léon«, erwiderte Charles, der nachdachte. Doch war es schwer, sich brieflich zu verständigen, also erbot sie sich, die Reise zu machen. Er wehrte dankend ab. Sie blieb hartnäckig, man wetteiferte in Zuvorkommenheit. Schließlich rief sie im Tonfall gespielter Auflehnung, »Nein, bitte, ich fahre!« »Wie gut du bist«, sagte er und küsste ihr die Stirn. Schon am nächsten Morgen saß sie in der Hirondelle unterwegs nach Rouen zu einer Beratung mit Monsieur Léon. Und sie blieb 3 Tage. Es waren 3 erfüllte, köstliche, wunderschöne Tage. Ein richtiger Honigmond. Sie waren im Hotel de Boulogne am Hafen. Und hier lebten sie hinter geschlossenen Läden, verriegelten Türen, mit ausgestreuten Blumen am Boden und eisgekühlten Säften, die man ihnen schon morgens heraufbrachte. Gegen Abend nahmen sie ein überdachtes Boot und fuhren zum Essen auf eine Insel. Es war die Stunde, zu der man im Umkreis der Werften die Kalfatra gegen die Schiffsrümpfe hämmern hört. Teerdampf stieg zwischen den Bäumen empor und auf dem Fluss sah man große, fettige Tropfen, die im Purpur der Sonne unruhig auf- und abschaukelten wie schwimmende Plättchen aus Florentiner Bronze. Sie glitten flussabwärts zwischen festgemachten Booten, deren lange, schräge Ankertaue leicht übers Dach ihres Bootes streiften. Die Geräusche der Stadt entfernten sich langsam. Das Rattern der Karren, das Gewirr der Stimmen, das Hundegekläff auf den Schiffsdecks. Emma löste die Hutbänder und sie landeten auf ihrer Insel. Sie setzten sich in eine niedrige Wirtshausstube, wo vor der Tür schwarze Netze hingen. Sie aßen gebratenen Stint, Creme und Kirschen. Sie lagen im Gras. Sie küssten sich ein wenig abseits unter den Pappeln und sie hätten gern wie 2 Robinsone für immer an diesem Örtchen gelebt, denn in ihrer Glückseligkeit dünkte er sie der Herrlichste auf Erden. Nicht zum ersten Mal sahen sie Bäume, blauen Himmel, Rasen, nicht zum ersten Mal hörten sie Wasser fließen und Wind in den Blättern säuseln, doch wahrscheinlich hatten sie das alles nie bewundert, als sei die Natur zuvor nicht da gewesen oder erst schön geworden, seit ihre Begierde gestillt war. Mit Anbruch der Nacht kehrten sie heim. Das Boot folgte dem Ufer der Insel. Sie saßen ganz hinten, verborgen im Dunkel, ohne zu reden. Die langen, viereckigen Ruder knackten zwischen den eisernen Dollen und das tickte in der Stille wie ein taktschlagendes Metronom, während am Heck der nachschleifende Stopper sanft im Wasser gluckste. Einmal zeigte sich der Mond. Da versäumten sie nicht, große Worte zu machen, fanden das Gestirn melancholisch und voller Poesie. Sie begann sogar zu singen: Denkst du des Abends noch, der Kahn, in dem wir ruhten, etc. Ihre wohlklingende, leise Stimme verlor sich über den Fluten, und der Wind verwehte die Triller, denen Leon nachlauschte wie flüchtigem Flügelschlag. Sie lehnte ihm gegenüber an der Wand der Schaluppe, wo durch einen geöffneten Laden der Mond hereinglänzte. Ihr schwarzes Kleid, dessen Falten sich fächerförmig ausbreiteten, machte sie schlanker und größer. Sie hielt den Kopf hoch erhoben, die Hände gefaltet und blickte gen Himmel. Zuweilen verschwand sie vollkommen im Schatten der Weiden, dann tauchte sie plötzlich im Mondlicht hervor wie eine Erscheinung. Leon, nah bei ihr am Boden, bekam unversehens ein knallrotes Seidenband zwischen die Finger. Der Schiffer betrachtete es und sagte schließlich: »Ach, das stammt vielleicht von einer Gesellschaft, die habe ich neulich spazieren gefahren. Ein Haufen Spaßvögel, Herren und Damen mit Kuchen, Champagner, Kornetten, dem ganzen Tralala. Einer vor allem, ein großer, stattlicher mit Schnurrbärtchen, der war besonders witzig. Die anderen sagten: Los, erzähl uns was, Adolf, Dodolf, glaube ich.« Sie schauderte. »Ist dir unwohl?« fragte Leon näher rückend. »Oh nein, mir fehlt nichts, nur die Nacht wird kühl.« »Und dem mangelt's wohl auch nicht an Frauen«, setzte der alte Matrose freundlich hinzu, denn er wollte dem Fremden schmeicheln. Dann spuckte er in die Hände und griff wieder nach seinen Rudern. Schließlich mussten sie doch auseinandergehen. Der Abschied war trist. Seine Briefe sollte er an Mutter Rollet schicken, und sie gab ihm so genaue Ratschläge wegen des doppelten Umschlags, dass er tiefe Bewunderung empfand für ihre Liebeslist. »Du versicherst mir also, dass alles seine Ordnung hat?« fragte sie beim letzten Kuss. »Ja, gewiss. Warum nur?« dachte er später, als er allein durch die Straßen heimspazierte. »Liegt ihr so viel an dieser Vollmacht?« Leon gab vor seinen Kameraden bald den Überlegenen, mied ihre Gesellschaft und vernachlässigte vollkommen seine Akten. Er wartete auf Briefe von ihr. Er las sie immer wieder. Er schrieb ihr. Er dachte an sie mit der ganzen Kraft seines Begehrens und seiner Erinnerungen. Anstatt kleiner zu werden durch die Entfernung, wuchs das Verlangen, sie wiederzusehen, so dass er an einem Samstagmorgen der Kanzlei entfloh. Als er von der Anhöhe unten im Tal den Kirchturm gewahrte, mit seiner blechernen Wetterfahne, die sich im Winde drehte, überkam ihn jenes Wonnegefühl aus frohlockendem Stolz und eigensüchtiger Rührung, das wohl Millionäre verspüren, besuchen sie nach langer Zeit noch einmal ihr Dorf. Er streunte um ihr Haus. Licht schimmerte in der Küche. Er lauerte auf ihren Schatten hinter dem Vorhang. Nichts war zu sehen. Mutter Lefrançois machte ein lautes Freudengeschrei, als sie ihn erblickte, und sie fand ihn jetzt größer und schlanker. Artemis hingegen fand ihn kräftiger und gebräunter. Er aß im kleinen Saal, wie früher, jedoch allein, ohne den Steuereinnehmer, denn Binet, überdrüssig auf die Hirondelle zu warten, hatte seine Mahlzeit endgültig um eine Stunde vorverlegt und aß jetzt Punkt 5. Freilich behauptete er meistens, die alte Büchse gehe nach. Leon gab sich einen Ruck. Er ging und klopfte an die Tür des Arztes. Madame war in ihrem Zimmer. Erst eine Viertelstunde später kam sie herunter. Monsieur schien hocherfreut über das Wiedersehen. Doch er rührte sich den ganzen Abend nicht von der Stelle und genauso wenig am nächsten Tag. Er sah sie allein, spät abends, hinter dem Garten, im Gässchen. Im Gässchen, wie mit dem anderen. Es stürmte und sie plauderten unter einem Regenschirm im Licht der Blitze. Die Trennung war unerträglich. »Lieber sterben«, sagte Emma. Sie wand sich in seinen Armen, weinte. »Leb wohl, leb wohl«, Wann sehe ich dich wieder? Sie kehrten um und küssten sich aufs Neue. Da versprach sie ihm, bald, auf welchem Weg auch immer, einen Anlass zu finden, damit sie einander regelmäßig in aller Freiheit sehen konnten, wenigstens einmal die Woche. Emma war ihrer Sache ganz sicher. Auch sonst hatte sie Hoffnung. Demnächst käme sie zu Geld. Darum kaufte sie für ihr Zimmer ein paar breit gestreifter gelber Vorhänge, die Monsieur Lheureux als preiswert gerühmt hatte. Sie träumte von einem Teppich und Lheureux, versichernd, der koste schon nicht die Welt, erbot sich höflichst, ihr einen zu besorgen. Sie konnte auf seine Dienste nicht mehr verzichten. 20-mal am Tag schickte sie nach ihm und er ließ augenblicklich alles stehen und liegen, ohne das kleinste Murren. Und niemand verstand auch so recht, warum Mutter Rollet täglich bei ihr zu Mittag aß und sie sogar unter 4 Augen sah. Etwa um diese Zeit, also gegen Winteranfang, packte sie eine große musikalische Leidenschaft. Eines Abends, als Charles ihr zuhörte, begann sie 4-mal hintereinander dasselbe Stück, ärgerte sich immer wieder, während er keinen Unterschied merkte, und rief, »Bravo, sehr gut, du hast Unrecht, mach weiter!« »Nein, nein, ich spiele jämmerlich, meine Finger sind eingerostet.« Am nächsten Tag bat er sie, wieder etwas zu spielen. »Meinetwegen, wenn es dir Freude macht.« Und Charles musste zugeben, sie war ein bisschen aus der Übung. Sie griff daneben, patzte, dann mittendrin abbrechend. »Ach, aus und vorbei, ich müsste Unterricht nehmen, aber...« Sie biss sich auf die Lippen und sagte dann, 20 Francs die Stunde, das ist zu teuer.« »Ja, sicher.« »Allerdings«, erwiderte Charles und grinste täppisch, »mir scheint aber, man könnte vielleicht für weniger. Es gibt doch Künstler ohne großen Namen, die oft besser sind als die Berühmtheiten.« »Such mir einen«, sagte Emma. Am nächsten Tag, als er nach Hause kam, betrachtete er sie mit bauernschlauer Miene und konnte sich zuletzt den Satz nicht verkneifen, »Was du dir nicht manchmal in den Kopf setzt. Ich bin heute in Barfeuchère gewesen. Na, und Madame Liégeard hat mir versichert, dass ihre 3 Töchter, die in La Miséricorde sind, Stunden für 50 zunehmen, noch dazu bei einer bekannten Lehrerin.« Sie zuckte die Schultern und rührte ihr Instrument nicht mehr an. Doch wenn sie an ihm vorüberging und Bovary in der Nähe war, seufzte sie, »Ach, mein armes Klavier.« Und so oft jemand zu Besuch kam, erzählte sie unweigerlich, sie habe das Musizieren aufgegeben und könne jetzt aus zwingenden Gründen nicht wieder damit anfangen. Dann bedauerte man sie. Wie schade. Sie war doch so talentiert. Bovary wurde gar darauf angesprochen. Man machte ihm Vorhaltungen, vor allem der Apotheker. Sie begehen einen Fehler. Die Gaben der Natur darf man niemals brach liegen lassen. Und außerdem, bedenken Sie, mein guter Freund, wenn Sie Madame zum Üben ermutigen, werden Sie dereinst bei der musikalischen Erziehung Ihres Kindes sparen. Ich bin der Meinung, Mütter sollen ihre Kinder selbst unterrichten. Das ist ein Gedanke von Rousseau. Vielleicht noch ein wenig neumodisch, doch er wird sich am Ende durchsetzen, das weiß ich bestimmt. So wie das Stillen durch die Mutter und das Impfen.